getürmte Riese da. O Finsternis aus dem Gesträuche, mit 100 schwarzen Augen sah. Aus dem Duft hervor. Die Winde schwangen leise Flügel und sausten schauerlich mein Ohr. Die Nacht schuf tausend Ungeheuer, doch tausendfacher war mein. Es war ein verzehrend Feuer, mein ganzes Herz erfloss in Glut. Nach mit nassem Blick